Lektion 1, Übung IB. Beispiel. Ich arbeite bei der Firma Wegeli. Und wo arbeitet Herr Valtino? Und wo arbeitet Herr Valtino? Und wo arbeitet Herr Valtino? Bitte beginnen Sie. Ich arbeite bei der Firma Wegeli. Und wo arbeitet Herr Valtino? Ich bin Sekretärin von Beruf. Und was ist Herr Valtino von Beruf? Ich wohne in Basel. Und wo wohnt Herr Valtino? Ich komme aus Italien. Und woher kommt Herr Valtino? Ich arbeite in Köln. Und wo arbeitet Herr Valtino? Danke.